O Gott, sei gelobt für den lieben Sohn, der mit Blut uns erwarb und dann aufstieg zum Thron. Halleluja, sei gepriesen. Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen. Herr, segne uns jetzt. O Gott, sei gelobt für den Heiligen Geist, der zum Heiland uns führt und den Himmel versweist. Halleluja, sei gepriesen. Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen. Herr, segne uns jetzt. Lob, Ehre und Preis sei für immer gebracht dir, dem Lamm, das von Sünde uns selig gemacht. Halleluja, sei gepriesen. Halleluja.